Den Beiner Straßen nachts steht eine, immer dieselbe lause Kleine, und grüßt mich krächzend mit Geplärr. 5 Mark, mein Herr, 5 Mark, mein Herr, 5 Mark, mein Herr. Ich habe es mir mild verbeten, da ist sie näher nur getreten. Ihr dürrer Leib schwoll schattengroß. 5 Mark, ja bloß 5 Mark, ja bloß 5 Mark, ja bloß. Grüß Gott, der Leichenwagen rumpelt, ihr Schatz und eine Vettel humpelt, Stier gröhlend hinter ihrem Sarg. 5 Mark, mein Herr, 5 Mark, mein Herr. Man schmiss sie in die armen Erde, ihr Schatz gab ihr als Reisezerde zur Fahrt ins Dunkel in den Sarg. 5 Mark, mein Herr, 5 Mark, mein Herr, 5 Funkelnagel, neue Mark.